Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Soundcheckstunde aus dem Kuriositätenkabinett. Weiter geht's mit Kunst, Klamauk und Krach. Am Mikrofon ist noch bis 3 Uhr Michael Frank. We'll be right back. Das war ein Song aus dem zweiten Album der US-amerikanischen Band H.P. Lovecraft. Die Band wurde in Chicago gegründet und benannte sich nach dem für seine fantastischen und gruseligen Geschichten bekannten amerikanischen Schriftsteller H.P. Lovecraft. Er schrieb vor allem in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Die zweite LP von H.P. Lovecraft erschien im Herbst 1968, zu einer Zeit also, wo es sozusagen noch zum guten psychedelischen Ton gehörte, elektronische Klangeffekte, Feedback-Gitarren, zwirbelnde Orgelklänge und all den Rest wild im Stereopanorama hin und her schaukeln zu lassen. At the Mountains of Madness nannte die Band diese Eigenkomposition sozusagen eine programmmusikalische Darstellung von Wahnsinn. Auf dieser zweiten LP von H.P. Lovecraft findet sich auch ein kurzes Stück nur mit Stimme und Echo, Nothing's Boy heißt es. Eine kurze, beunruhigende Collage von Gastvokalist Ken Nordin. Dieser Ken Nordin ist Jahrgang 1920 und er hatte schon Mitte der 50er Jahre erste Platten mit Textrezitationen über Jazzmusik veröffentlicht. Von dem 57er-Album Word of Jazz gab es schon eine Geschichte in der ersten Soundcheck-Stunde. Gleich führt er vor, was passiert, wenn er mitten in der Nacht einen Hungeranfall bekommt. Ken Nordin, anno 1957. Have you ever been hungry in the middle of the night? That happens to me sometimes. And then I go raid the icebox. For example, the other night I did that. We had some leftover Welsh rarebit. I found that and a couple of crackers and a piece of celery and an olive. And I sat down in the middle of the night. I was very, very hungry. Oh, it tasted so good. You have no idea what it means sometimes in the middle of the night when you're hungry like this. And you have a little something to tide you over till breakfast. It's one of my bad habits, actually. I shouldn't be up like this. But I get so hungry. Silly to say this, but I look at a little olive like this. And it tastes wonderful. This has got a seed in it, but I like them pitted too. And you don't have to worry about the stone. I swear I do this practically every night of the week. Oh, not every night, but pretty near. I keep worrying that I'm gonna get fat. That's good celery. I think I'll eat the leaves. Why not? Well, I guess I made my plate clean. Well, put this in the sink. Maybe I better wash it up. I sleep there. Not to go back to sleep. I I sure can get hungry at night. Zusammen mit der Fred Katz Group. Hunger is From heißt diese Geschichte über nächtliche Hungergefühle, veröffentlicht erstmals 1957 auf der LP Word Jazz. Ken Nordin ist mit einer Stimme gesegnet, mit der er selbst das sprichwörtliche Vorlesen aus dem Telefonbuch interessant gestalten könnte. Im Jahr 2001 erschien sein letztes Album, immerhin 81 Jahre alt war er damals. Ein Blick auf seine Webseite lohnt sich auf alle Fälle. Kostbarkeiten aus dem Kuriositätenkabinett heißt die heutige Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Staunenswertes und Wundersames aus Kunst, Klamauk und Krach gibt's noch bis 3 Uhr. We'll be right back. Im Soundcheck vom Deutschlandfunk gibt's heute Nacht allerlei Staunenswertes aus dem Kuriositätenkabinett. Die Musik der letzten knapp 10 Minuten kam aus Österreich und aus England. In den zwei ersten Nummern spielten besondere Orgeln die Hauptrolle und gerade eben elektronische Musikbausteine und Stimmklänge. Los ging die Trilogie mit dem Beatles-Hit She Loves You, gespielt auf bzw. von einer Kirmesorgel mit 89 Tasten, Irwin's 89 Key Marenghi Fairground Organ. Zu finden ist diese Kostbarkeit auf einem Sampler aus der Reihe Exotic Beatles, genauer gesagt auf der CD Exotic Beatles Volume 3. Sie erschien 1999. Die Darstellung eines Zuges, genauer gesagt des Orient Expresses, wurde von Sidney Torch gespielt, anno 1935, und zwar auf der Orgel des Regal Cinema in Edmonton. Solche Orgeln mit einer fantastischen Vielfalt von Registern und Klängen waren seit Stummfilmzeiten in den größeren Kinos installiert worden, damit die Filme eben nicht mehr stumm waren. Auch nach Beginn der Tonfilmära erfreuten sie sich noch großer Beliebtheit. Etliche Schellackplatten mit den Klängen dieser Kinoorgeln wurden gepresst. Der Orient Express mit Sidney Torch, anno 35, wurde 1991 auf einer CD der Firma Pavilion Records wieder veröffentlicht. Cinema Organ Volume 1 heißt sie einfach. Der Sprung in die Neuzeit führte dann nach Wien zu General Magic and Peter. Das Etikett einer ihrer LPs ziert ein unscharfes Foto von einem Kühlschrank. Alle Titel haben mit dem englischen Wort für Kühlschrank zu tun. Der Track, der zu hören war, heißt Spring Fridge. General Magic and Peter gehört 1995, als diese Platte erschien, zur sogenannten Avantgarde der elektronischen Klangtüftler in Wien. Minimalismus, Techno, Interesse an Geräuschen und eine gute Portion Chutzpe standen bei ihren Kreationen Pate. Besonders gern erzähle ich an dieser Stelle die Anekdote von einer 12-Inch-EP des Wiener Musikers Franz Pomassel. Er veröffentlichte dieselbe Platte identisch noch einmal, unter anderem Titel mit anderem Cover. Einige Kritiker rezensierten sie begeistert als noch besser als die erste. Gewidmet war diese und die original erste Platte allen Leuten ohne musikalisches Gedächtnis. Etwas musikalisches Gedächtnis braucht man in der Tat, um die Leistung des Arrangeurs David Horn gebührend zu würdigen. Er arrangierte ein Stück von Squarepusher alias Tom Jenkinson für Orchester. Eine Pioniertat. Frickliger Drum and Bass aus Bassgitarre und Computer aller Squarepusher war noch nie in die Welt von echten Orchestermusikern transponiert worden. Beide Versionen, Original- und Orchesterversionen, klingen in meinen Ohren hochmodern. Zuerst also The Tide von Squarepusher in der Originalversion von 1999 und danach die Orchesterversion von David Horn aus dem Jahr 2006. We'll be right back. Das war die London Sinfonietta unter Leitung von Stephen Asbury. Sie spielten The Tide, ein Stück des Bassisten und Computermusikspezialisten Square Pusher, für Orchester arrangiert von David Horn. Das Square Pusher Stück erschien zusammen mit Orchesterarrangements von zwei Aphex Twin Nummern und Musik von John Cage, Edgar Varese und Georgie Ligeti auf einer Doppel-CD des sonst auf Elektronika spezialisierten Pop-Labels Warp aus England. Nach der London Sinfonietta jetzt das Portsmouth Sinfonieorchester. Am 28. Mai 1974 gastierte es in der Londoner Royal Albert Hall. Mit der Portsmouth Sinfonia beginnt dann auch eine weitere Folge der beliebten Reihe Erkennen Sie die Melodie. We'll be right back. Es waren drei Preziosen aus dem Bereich der klassischen Musik, etwas unsanft transponiert in eine andere musikalische Sphäre. Los ging's mit dem Portsmouth Sinfonieorchester anno 1974. Die bekennenden, lustvollen Dilettanten spielten einen Marsch aus Tschaikowskis Nussknacker-Suite. Danach wurde die vielleicht bekannteste Melodie aus Wagners Oper Tannhäuser in das Land von Duane Eddy und den Shadows übertragen. Verantwortlich dafür war das Orchester Charles Blackwell, vermutlich Mitte der 60er Jahre. Und davor und am Schluss gab's Kaczaturians Säbeltanz, interpretiert von dem Original Oberkreuzberger Nasenflötenorchester. Ende der 90er Jahre war das. Um Kuriositäten zwischen Kunst, Klamauk und Krach geht's heute nach dem Deutschlandfunk in dieser Soundcheck-Ausgabe. Hier ist erstmal eine kurze Mitteilung von Peter Lichts letztem Album betreffs Äußerungen des Arbeitgeberpräsidenten Herrn Hund. Die Arbeitgeberverbände befürworten Benehmunterricht, befürworten Benehmunterricht an den Schulen. Der BDA-Präsident, ein Herr Hund, sagte, Schulabgängern fehlt oft die Kenntnis einfacher Regeln des Zusammenlebens. Der Herr Hund. Einfache Regeln des Zusammenlebens fehlen den Schulabgängern. Der Herr Hund. We'll be right back. zwei Stunden Kurioses zwischen Kunst, Klamauk und Krach gehen so langsam zu Ende. Das war gerade die japanische Band Boris und etwas mehr als die erste Hälfte eines Tracks von ihrem Album Pink aus dem Jahr 2005. Die nächsten vier Minuten des Stücks gehen genauso weiter wie gerade hier, ein wahres Brutzelfest. 10 Minuten lang der ganze Song. Zum Schluss dieser Soundcheck-Ausgabe vom Deutschlandfunk noch etwas Erholsames. Noch einmal Colleen alias Cecile Schott mit Tönen, die sie aus Spieldoseninstrumenten herzaubert, und danach ein bekanntes Schlaflied von Johannes Brahms, gespielt von einer Gruppe von 10 Handglockenspielern aus London, England. Ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank.